Abschnitt 16 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Hochzeitsausflug, Teil 2. Heißt das, wir sollen uns der Lüge befleißigen, einer willkürlichen, unwirklichen Poesie nachtrachten und uns in Ermangelung eines Besseren an dieser erfreuen? Sollen wir etwa in dem vorliegenden Falle, der an sich nichts bedeutet, aber für tausend ähnliche Fälle und unsere ganze Stellung zu gewissen Tatsachenreihen typisch ist, sollen wir in diesem Falle etwa die physiologische Erklärung unterlassen und uns nur an die Empfindung halten, die uns dieser Hochzeitsausflug hinterlässt, der, was auch seine Ursache sein mag, immerhin einer der schönsten lyrischen Vorgänge jener plötzlich selbstlosen und unwiderstehlichen Gewalt bleibt, der alle Lebewesen gehorchen und die man Liebe nennt? Nichts wäre kindlicher, nichts wäre auch unmöglicher, dank den trefflichen Gewohnheiten, denen heute alle redlichen Geister huldigen. Die kleine Tatsache, dass die Befruchtung durch die Drohnen nur dann stattfindet, wenn die Luftsäcke aufgeschwellt sind, wollen wir mit Freuden aufnehmen, da sie unbestreitbar ist. Aber wenn wir uns damit begnügten, wenn wir nicht darüber hinausblickten, wenn wir daraus folgerten, dass jeder zu hochfliegende oder zu weitgehende Gedanke notwendigerweise Unrecht hat und dass die Wahrheit sich allemal in materiellen Kleinigkeiten befindet, wenn wir nicht irgendwo, vielleicht in Ungewissheiten, die von größerer Tragweite sind als die, welche durch die kleine Erklärung nun aufgehellt sind, zum Beispiel in dem seltsamen Mysterium der kreuzweisen Befruchtung, der Fortdauer der Art und des Lebens, im Weltplan und so weiter, eine Fortsetzung dieser Erklärung, eine Fortdauer des Schönen und Großen im Unbekannten suchen. Ich möchte fast behaupten, dass wir unser Dasein dann in größerem Abstande von der Wahrheit verbringen würden, als die, welche sich blind auf die poetische und völlig imaginäre Auslegung dieser wunderbaren Hochzeit verlegen würden. Sie täuschen sich ohne Zweifel über Form und Farbe der Wahrheit. Aber sie leben weit mehr als die, welche sich schmeicheln, sie ganz und gar in Händen zu halten, in ihrem Dunstkreise und unter ihrem Einfluss. Sie sind darauf vorbereitet, sie zu empfangen, denn es ist ein gastlicher Raum in ihnen. Und wenn sie sie nicht sehen, so erheben sie ihre Augen doch zu dem Ort der Schönheit und Größe, allwo es heilsam ist, sie zu suchen. Das Ziel der Natur, welches für uns die alle anderen beherrschende Wahrheit ist, kennen wir nicht. Aber um diese Wahrheit zu lieben, um die Glut, mit der wir nach ihr trachten, in unserem Herzen zu nähren, müssen wir sie für groß halten. Und wenn wir eines Tages erkennen sollten, dass wir auf falscher Fährte sind, dass sie klein und unzusammenhängend ist, so werden wir diese Entdeckung doch nur der Anregung verdanken, die uns ihre vermeintliche Größe gegeben hat. Und wenn diese Kleinheit feststeht, wird sie uns lehren, was zu tun ist. Einstweilen ist es nicht zu viel getan, wenn wir im Trachten nach ihr alles Mächtigste und Verwegenste in Bewegung setzen, dessen unser Verstand und Herz fähig ist. Und wenn das letzte Wort in alledem etwas Niedriges sein sollte, so ist es doch nichts Kleines, die Kleinheit oder Hohlheit des letzten Zieles der Natur aufgedeckt zu haben. Es gibt für uns noch keine Wahrheit, sagte mir eines Tages einer unserer großen zeitgenössischen Psychologen bei einem Spaziergang auf dem Lande. Es gibt noch keine Wahrheit, aber es gibt überall drei gute Wahrscheinlichkeiten. Jeder wählt sich eine davon aus, oder besser, sie wählt ihn. Und diese Wahl, die er trifft oder die ihn trifft, geschieht oft ganz instinktiv. Er hält sich fortan an sie und sie bestimmt Form und Inhalt aller Dinge, die auf ihn eindringen. Der Freund, dem wir begegnen, das Weib, das uns lächelnd entgegengeht, die Liebe, die unser Herz öffnet, der Tod oder Kummer, der es schließt. Dieser Septemberhimmel, dieser schöne, anmutige Garten, in dem man wie in Corneilles Psyche grüne, goldumsäumte Lauben erblickt. Und die weidende Herde und der Schäfer, der daneben schläft, und die letzten Dorfhäuser. Und das Meer zwischen den Bäumen, das alles bückt oder erhebt sich, schmückt oder entkleidet sich seines Reizes je nach dem Zeichen, das ihm die Wahl, die wir getroffen, macht. Lernen wir unter den drei Wahrscheinlichkeiten wählen. Am Abend meines Lebens, in dem ich so viel nach der kleinen Wahrheit und der physikalischen Ursache geforscht habe, beginne ich zwar nicht das zu schätzen, was uns von dieser ablenkt, wohl aber das, was ihnen vorangeht, und namentlich das, was etwas über sie hinausgeht. Wir waren auf einer jener Hochebenen im Lande Caux in der Normandie angelangt, das so sanft ist wie ein englischer Park, aber ein natürlicher Park ohne Grenzen. Es ist einer jener seltenen Erdenwinkel, wo das Land vollständig gesund und mit tadellosem Grün bedeckt ist. Etwas mehr nordwärts wird das Klima zu rau. Etwas mehr nach Süden wirkt die Sonne erschlaffend und sengend. Am Saum einer Ebene, die sich bis ans Meer herabzog, türmten Bauern einen Getreideschober auf. »Sehen Sie«, sagte er, »von hier aus gesehen sind Sie schön. Sie errichten ein einfaches und doch so wichtiges Ding. Es ist das glückbedeutende und fast unveränderliche Denkmal des sich bejahenden Menschenlebens, ein Getreideschober. Die Entfernung und die Abendluft verwandeln ihre Freudenrufe in eine Art von Lied ohne Worte. Es ist wie eine Antwort auf das hohe Lied der Bäume, die über unseren Köpfen rauschen. Der Himmel über ihnen ist wundervoll, als ob gütige Geister alles Licht mit feurigen Palmwedeln nach dem Schober zugekehrt hätten, um ihre Arbeit noch länger zu leuchten. Und die Spur der Palmen ist am Himmel geblieben. Sehen Sie die schlichte Dorfkirche halb zur Seite unter den rundwipfligen Linden? Sie überragt und überwacht sie, und das Gras des heimatlichen Kirchhofes, der ins heimische Meer schaut. Sie errichten ihr Denkmal des Lebens harmonisch zwischen den Denkmälern ihrer Toten, die dieselben Bewegungen machten und in ihnen weiterleben. Fassen Sie nun das Ganze zusammen. Es ist ohne besondere, allzu hervorspringende Einzelheiten, wie man es in England, Holland oder der Provence finden könnte. Es ist das breite, beschauliche Bild eines natürlichen, glücklichen Lebens. Alltäglich genug, um symbolisch zu wirken. Sehen Sie, welches Ebenmaß in der nutzbringenden Betätigung des Menschenlebens liegt? Blicken Sie den Mann an, der die Pferde lenkt, den ganzen Körper des anderen, der die Gabe auf der Gabel hinaufreicht, die Weiber, die sich über das Getreide beugen und die spielenden Kinder. Sie haben keinen Stein verschoben, keine Erdscholle bewegt, um die Landschaft zu verschönern. Sie tun keinen Schritt, sie pflanzen keinen Baum, sehen keine Blume, wo es nicht notwendig ist. Das ganze schöne Bild ist nichts als das ungewollte Ergebnis des menschlichen Bemühens, sich eine kurze Zeit in der Natur zu erhalten. Und doch können die unter uns, die ein Bild der Anmut und des Friedens, ein Bild voll tiefer Bedeutung ersinnen oder schaffen möchten, nichts Vollkommeneres entdecken und kommen einfach hierher, um dies zu malen oder zu beschreiben, wenn sie uns Schönheit oder Glück darstellen wollen. Das ist die erste Wahrscheinlichkeit, die einige die Wahrheit nennen. Gehen wir näher heran. Hören Sie den Gesang, der dem Rauschen der großen Bäume so frohgemut antwortete? Er besteht aus groben Worten und Schimpfreden, und wenn ein Lachen erschallt, so hat ein Mann ein Weib mit Dreck geworfen, oder sie ziehen den Schwächsten, den Buckeligen auf, der seine Bürde nicht heben kann, werfen den Lahmen hin oder zausen den Blöden. Ich beobachte sie seit manchem Jahr. Wir sind in der Normandie. Der Boden ist fett und leicht zu bebauen. Hier um den Schober herrscht ein bisschen mehr Wohlstand, so dass man nicht überall eine Szene dieser Art vermutet. Folglich sind die Mehrzahl der Männer Alkoholiker. Viele Weiber sind es gleichfalls, und ein anderes Gift, das ich nicht erst zu nennen brauche, verdirbt den Volksschlag vollends. Das Resultat davon sind die Kinder, die Sie da sehen. Dieser Knirps ist skrofulös, dieser Krummbeinige hat einen Wasserkopf. Alle, Männer und Weiber, Junge und Alte, huldigen den gewöhnlichen Lastern des Bauern. Sie sind brutal, heuchlerisch, verlogen, habgierig, verleumderisch, misstrauisch, neidisch, auf kleinen, unerlaubten Profit bedacht, stets mit der niedrigsten Erklärung bei der Hand, schmeichlerisch gegen den Stärksten und so weiter. Die Not weist sie aufeinander an und zwingt sie, sich gegenseitig zu helfen. aber wo sie es unbeschadet tun können, trachten alle insgeheim danach, sich zu schaden. Die Schadenfreude ist die einzige wahre Freude des Ortes. Ein großes Unglück ist der lange gehätschelte Gegenstand heimtückischen Ergötzens. Sie belauschen, beargwöhnen, verachten und verabscheuen einander. Solange sie arm sind, hegen sie gegen die Härte und den Geiz ihrer Brotherren einen zähen und verschlossenen Hass. Und wenn sie selber Knechte haben, benutzen sie die Erfahrungen ihrer Knechtszeit, um die Härte und den Geiz, unter denen sie selbst gelitten haben, noch zu übertreffen. Ich könnte Ihnen manche Einzelheiten über die Schurkereien und Knickereien, die Tyrannei, Ungerechtigkeit und Ränkesucht erzählen, die dieser in Frieden und Himmelsschein ruhenden Arbeit zugrunde liegen. Wir dürfen nicht glauben, dass der Anblick dieses herrlichen Himmels und des Meeres, das jenseits ihrer Kirche einen anderen greifbaren Himmel bildet, der die Erde umfängt wie ein großer Spiegel voller Bewusstsein und Weisheit, dass dieser Anblick sie erhöbe und erbaute. Sie haben ihn nie genossen. Ihr Denken wird nur von drei oder vier ganz bestimmten Furchtempfindungen geleitet. Der Furcht vor Hunger, der Furcht vor der Kraft der öffentlichen Meinung, dem Gesetze und in der Todesstunde der Furcht vor der Hölle. Um zu zeigen, was sie wert sind, müsste man sie einzeln vornehmen. Erst den großen Burschen rechts, der so gemütlich aussieht und so schön die Garben wirft. Vergangenen Sommer zerbrachen ihm seine Freunde bei einem Streit im Wirtshause den rechten Arm. Ich habe den Bruch geheilt. Es war eine schlimme, komplizierte Geschichte. Ich habe ihn lange gepflegt, ich habe ihn unterstützt, bis er wieder arbeiten konnte. Er kam alle Tage zu mir. Er hat sich das zunutze gemacht und im Dorfe verbreitet, er hätte mich in den Armen meiner Schwägerin überrascht und meine Mutter Tränke. Er ist nicht schlecht und will mir nicht böse. Im Gegenteil, sein Gesicht strahlt von dem aufrichtigsten Lächeln, wenn er mich sieht. Es war kein sozialer Hass, der ihn dazu trieb. Der Bauer hasst den Reichen nicht, dazu hat er zu viel Respekt vor dem Reichtum. Aber ich denke, mein wackerer Gabelschwinger begriff nicht, warum ich ihn pflegte, ohne Vorteil daraus zu ziehen. Er witterte Ränke und wollte nicht der Genarrte sein. Mehr als einer, reich oder arm, hatte es vor ihm ebenso getrieben oder noch schlimmer. Er glaubte nicht, dass er löge, als er seine Erfindungen verbreitete. Er stand unter dem Drucke der Moralität seiner Umgebung. Er gehorchte unwissentlich und gewissermaßen wider Willen dem allmächtigen Gebote der allgemeinen Niedertracht. Aber warum dies Bild weiter ausmalen? Wer einige Jahre auf dem Lande gelebt hat, der kennt es ja. Das ist also die zweite Wahrscheinlichkeit, die von den meisten die Wahrheit genannt wird. Es ist die Wahrheit des notwendigen Lebens. Es ist unzweifelhaft, dass sie auf den zuverlässigsten Tatsachen beruht, den einzigen, die jeder Mensch beobachten und erfahren kann. Setzen wir uns hier auf diese Gaben, fuhr er fort, und sehen wir weiter zu. Verwerfen wir keine der kleinen Tatsachen, welche die eben genannte Realität ausmachen. Lassen wir sie von selber im Raum kleiner werden. Sie füllen den Vordergrund aus, aber hinter ihnen, das muss man wohl zugeben, steht eine große, höchst merkwürdige Kraft, die das Ganze in starken Händen hält. Hält sie es aber nur, oder vielmehr erhebt sie es nicht? Die Menschen, die wir da sehen, sind nicht mehr in allen Stücken die wilden Tiere La Bruyères, die so etwas wie eine artikulierte Stimme hatten und sich des Nachts in Höhlen verbargen, wo sie von Schwarzbrot, Wasser und Wurzeln lebten. Die Rasse, werden sie mir sagen, ist weniger kräftig und gesund? Wohl möglich. Der Alkohol und die andere Plage sind Zufälle, deren die Menschheit auch Herr werden muss. Vielleicht sind es Prüfungen, die manchen unserer Organe, zum Beispiel dem Nervensystem, zum Heile gereichen werden. Denn wir sehen das Leben aus den Übeln, die es überwindet, regelmäßig Vorteile ziehen. Überdies kann ein Nichts, das vielleicht morgen gefunden wird, sie unschädlich machen. Dies ist es also nicht, was unseren Blick beschränken darf. Diese Menschen haben Gedanken und Empfindungen, welche diejenigen La Bruyères noch nicht hatten. Ich mag die einfache, nackte Bestie lieber als das abstoßende Halbtier, murmelte ich. Da sprechen Sie ganz im Sinne der ersten Wahrscheinlichkeit, die wir ins Auge fassten, entgegnete er. Vermischen wir sie nicht mit der, die wir jetzt prüfen wollen. Diese Gedanken und Empfindungen sind klein und niedrig, wenn Sie wollen, aber das Kleine und Niedrige ist schon ein Fortschritt gegen das Nichts. Sie gebrauchen sie nur, um sich zu schädigen und in ihrer Mittelmäßigkeit zu beharren, aber es geht in der Natur oft so zu. Die Gaben, die sie gewährt, werden zuerst nur zum Bösen gebraucht und machen das, was sie scheinbar verbessern wollte, nur noch schlimmer. Aber zuletzt entspringt diesem Übel doch ein gewisses Gutes. Übrigens bin ich gar nicht darauf aus, den Fortschritt zu beweisen. Er ist je nach dem Standpunkte, von dem man ihn betrachtet, etwas sehr Großes oder etwas sehr Kleines. Die Lage des Menschen etwas menschenwürdiger, etwas weniger qualvoll zu gestalten, das ist ein großes Ziel. Das ist vielleicht das sicherste Ideal. Aber wenn man von den materiellen Folgen einmal absieht, so ist der Abstand zwischen dem Menschen, der an der Spitze des Fortschrittes schreitet, und dem, der blindlings hinterdrein läuft, nicht beträchtlich. Unter diesen jungen Bauernpflegeln, deren Hirn nur von verworrenen Gedanken erfüllt ist, haben mehrere die Möglichkeit, den Grad von Bewusstsein, in dem wir leben, in kurzer Zeit zu erlangen. Man wundert sich oft, wie klein der Unterschied zwischen der Unbewusstheit dieser Menschen, die man für vollständig hält, und dem Bewusstsein ist, das wir für das Höchste ansehen. Überdies, woraus besteht denn dies Bewusstsein, auf das wir so stolz sind? Aus weit mehr Schatten als aus Licht, aus weit mehr erworbener Unwissenheit als aus Wissen, aus weit mehr Dingen, auf deren Erkenntnis wir mit vollem Bewusstsein verzichten müssen, als aus Bekannten. Trotzdem liegt in ihm alle unsere Würde, unsere wirklichste Größe, und vielleicht ist es die erstaunlichste Erscheinung auf der Welt. Es lässt uns die Stirn zu dem unbekannten Prinzip erheben und zu ihm sprechen. Ich kenne dich nicht, aber etwas in mir erfasst dich schon. Du wirst mich vielleicht zerstören, aber wenn du aus meinen Trümmern keinen besseren Organismus zusammensetzen kannst, als ich bin, so bist du meiner nicht wert. Und das Schweigen, das dem Tode der Art folgt, zu der ich gehöre, wird dich lehren, dass du gerichtet bist. Und wenn dir nicht einmal daran liegt, eine gerechte Verurteilung zu erfahren, was liegt dann an deinem Geheimnis? Wir wollen es da nicht mehr ergründen. Es muss stumpfsinnig und schauderhaft sein. Du hast durch Zufall ein Wesen hervorgebracht, zu dessen Erzeugung du nicht das Vermögen hattest. Ein Glück für den Menschen, dass du ihn durch einen entgegengesetzten Zufall wieder ausgemerzt hast, ehe er den Abgrund deiner Geistlosigkeit ermessen hat. Und noch mehr Glück für ihn, dass er die unendliche Abfolge deiner scheußlichen Zufallsspiele nicht mehr erlebt. Er gehörte nicht in eine Welt, in der seiner Vernunft keine ewige Vernunft entsprach, in der sein Trachten nach dem Besten kein wirkliches Gut erreichen konnte. Noch einmal, der Fortschritt ist nicht unbedingt erforderlich, damit das Schauspiel uns begeistert. Das Rätsel genügt, und dieses Rätsel hat in jenen Bauern ebenso viel Größe und mystischen Glanz wie in uns. Man findet es überall, wenn man dem Leben bis auf seinen allmächtigen Urgrund nachgeht. Dieser Urgrund erhält von Jahrhundert zu Jahrhundert einen anderen Namen. Einige waren deutlich und bestimmt und waren tröstlich. Man hat erkannt, dass dieser Trost und diese Bestimmtheit illusorisch waren. Aber mögen wir ihn Gott, Vorsehung, Natur, Zufall, Leben, Geist, Materie, Verhängnis nennen. Das Mysterium bleibt sich gleich, und alles, was wir in Jahrtausende langer Erfahrung gelernt haben, ist, ihm einen immer weiteren, uns menschlich näher stehenden Namen zu geben, der dem, was wir erwarten und dem, was sich nicht vorhersehen lässt, Rechnung trägt. Diesen Namen führt er heute bereits, und darum ist er niemals größer erschienen. Dies ist einer der zahlreichen Fälle der dritten Wahrscheinlichkeit und auch ein Stück Wahrheit. Ende von Abschnitt 16.